Sie kamen aus Europa. Junge Redakteure aus 13 Ländern beobachten das geteilte Berlin. Unter diesem Titel hören Sie von Rias Berlin die deutsche Fassung einer Tonbanddokumentation, die in 3 Sprachen hergestellt worden ist. In Deutsch, Englisch und Französisch. Zur Übernahme der fremdsprachigen Versionen der Sendung haben sich bis zum Tage die folgenden Rundfunkstationen bereit erklärt. Der dänische Rundfunk Kopenhagen, der belgische Rundfunk Brüssel, der französische Rundfunk Paris, der spanische Rundfunk Madrid, der italienische Rundfunk Rom, der niederländische Rundfunk Hilversum und die Stimme Amerikas. Der österreichische Rundfunk Wien und die schweizerische Rundspruchgesellschaft wollen die deutsche Version übernehmen. Für die Entsendung von Mitarbeitern bei der Herstellung der gesamten Dokumentation hat Rias Berlin den folgenden Rundfunkstationen zu danken: dem Hessischen Rundfunk Frankfurt, dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg, Radio Bremen, dem Sender Freies Berlin, dem Süddeutschen Rundfunk Stuttgart, dem Südwestfunk Baden-Baden, dem Westdeutschen Rundfunk Köln. Ein Studentenredakteur aus Frankfurt am Main. Zunächst dürfte ich vielleicht damit anfangen, dass ich es auch für eine große Schande halte, dass also eine Mauer hier durch Berlin gezogen worden ist, sehr plötzlich, was wahrscheinlich in den politischen Verhältnissen bedingt war, aufgrund der Radiopropaganda, die gemacht wurde von westlicher Seite, das täglich in den Nachrichten durchgegeben worden ist. Die höchste Flüchtlingszahl seit 1953, seit dem 17. Juni. Wir haben wahrscheinlich das Datum des 13. August zu dieser Frühe beeinflusst. Ein Vertreter der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft, Studio Beromünster. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich so zurückblicke auf die letzten 10 Jahre, dass vom deutschen Standpunkt aus gesehen man sicher einiges hätte anders machen können. Ich meine, dadurch, dass man sich nur an die Rockschöße der amerikanischen Politik gehängt hat, hat man sicher einige Chancen, um eine selbstständige eigene Politik aufbauen zu können, dass da gewisse Chancen verpasst worden sind. Denn ich meine, wenn es zu Gesprächen kommt am runden Tisch, was der Ulbricht immer gesagt hat, Deutsche an einem Tisch oder zum Beispiel freie Wahlen. Es war, glaube ich, im Jahre 52 war noch einmal die Rede davon von allgemeinen freien Wahlen in ganz Deutschland. Ich meine, was hätte der Westen verlieren können, dass die Bundesrepublik kommunistisch geworden wäre? Die Chance ist doch eigentlich sehr klein. Dass aber Ulbricht aus einer solchen Situation heraus sehr wesentliche Ungelegenheiten erwachsen wäre, die Chance sehe ich doch eigentlich andererseits sehr groß. Der Mitarbeiter einer Münchner Studentenzeitung. Ich glaube, das ist eine Schuld von früher her der westlichen Alliierten, dass sie es zugelassen haben, dass die Organisationen der DDR, dass die Regierung der DDR sich in Ostberlin niedergelassen hat. In diesem Augenblick ist meiner Ansicht nach die Teilung Berlins entschieden worden. Ostberlin gehört heute, genau wie die gesamte DDR, zum russischen Machtbereich. Wir haben nicht die Macht, in den russischen Machtbereich hinein so einzuwirken, um dort Veränderungen vornehmen zu können. Ein flämischer Studentenredakteur aus Löwen. In jeder Doktrine gibt es etwas Wahrheit. Und die Marxisten sind überzeugt, das weiß ich, von der Wahrheit ihrer Doktrine. Sie haben ein Ziel. Und wenn sie etwas realisieren, dann realisieren sie die Wahrheit von diesem Ziel. Sie sagen, wir müssen noch einige vielleicht Jahre, einige Dezennien haben, um den Marxismus erfolgreich zu machen, um eine kommunistische Sozietät aufzurichten, ganz klar. Und von Ihrem Standpunkt aus ist diese Mauer normal. Verstehen Sie? Doktrinal kann man nichts dagegen einbringen. Wenn der Marxismus richtig ist und die Marxisten glauben es, dann ist der Mauer auch richtig. Sie kamen aus Europa. Tja, und dies und manches andere waren ihre Meinungen am ersten Abend, kaum dass sie eingetroffen waren. Aus Aachen, aus Baden-Baden, aus Bern, aus Bonn, Bremen und Brüssel, aus Dublin, Frankfurt, Hamburg und Helsinki, aus Kopenhagen und Köln, aus der holländischen Stadt Leiden, aus dem flämischen Löwen und dem schwedischen Lund. Aus München, Oslo und Rom, aus Wien, aus dem belgischen Verviers und aus dem britischen York. 25 Studenten und Jugendfunkredakteure aus Europa. Gekommen, um 10 Tage lang das geteilte Berlin zu beobachten und so gemeinsam an Mikrofonen von Übertragungswagen und Tonbandgeräten das Material für diese Dokumentation zu erarbeiten. Sie kamen aus Europa. Oh doch, Bescheid wussten sie an sich sehr gut aus Zeitungen, Wochenschau und Fernsehen. Berlin, die 4-Sektoren-Stadt mitten in der sowjetischen Besatzungszone. Die Blockade der 3 Westsektoren durch die Sowjets, die Auftrennung der Stadt durch die Installierung einer Hauptstadt der DDR in einem Viertel Berlins, dem Ostsektor, der erste Flüchtlingsstrom, der 17. Juni 1953, die Stagnation der folgenden Jahre, das Chruschtschow-Ultimatum vom November 1958, die 2. Flüchtlingswelle. Und jetzt am 13. August die kommunistische Mauer. Die Aufspaltung der Stadt. Jedermann nun sichtbar. Ein einzigartiges Phänomen auf dem gesamten Erdball. Technisch allenfalls vergleichbar mit der chinesischen Mauer oder mit der Mauer der Nazis rings um das Ghetto Warschau. Politisch? Bleiben wir zunächst mal dabei. Sie wussten rein äußerlich erstaunlich gut Bescheid. Ja, sie wussten sogar, dass eben all dieses Wissen nur oberflächlich sein konnte, übernommen aus dritter Hand, nicht durch eigenes Erleben gewonnen. I think that in every country except the one who is living that actual situation. Wir wissen, was passiert ist, aber wir können nicht so recht nachempfinden, könnte man wohl sagen, das, was die Leute hier fühlen. So drückte es noch am ersten Abend eine junge Italienerin aus, stellvertretend für sie alle. Doch nun noch einmal die Frage: Was dachten Sie, unsere jungen Gäste, politisch über Berlin und die Mauer? Sie kamen wirklich mit mehr Kritik als Zustimmung nach West-Berlin, aus Angst vor einem Kriege, den wir Berliner vielleicht zu leichtfertig heraufbeschwören könnten, aus dem Bemühen heraus, ja, objektiv zu bleiben, was sie bei manchen deutschen und westlichen Politikern in Zweifel zogen, und natürlich manche auch aus keineswegs etwa bösartigem Desinteresse. Berlin sei schließlich nur eines von vielen Problemen der Weltpolitik, wir Berliner aber sehen eben nur Berlin. Und sogleich noch einige weitere Ansichten. Hier in Berlin stehe nicht Unrechtsstaat gegen Rechtsstaat zur Diskussion, sondern die Frage der Koexistenz. Die Aufteilung Deutschlands bei Kriegsende sei sehr zu Recht von fast allen Ländern Europas in Erinnerung an die Schrecken des Nazikrieges begrüßt worden. Warum also solle man heute an der deutschen Wiedervereinigung interessiert sein? Schließlich, der Kommunismus sei eine Realität. Soweit er Expansionsbestrebungen zeige, müsse man ihm zwar entgegentreten, in sich selbst jedoch müsse man ihn zu verstehen versuchen. So das anfängliche politische Meinungsbild, wahrscheinlich identisch mit dem Meinungsbild in den Köpfen zehntausender junger Menschen in Europa. Doch deshalb gerade hatten wir sie ja eingeladen nach Berlin, weil wir genau dies befürchtet hatten. Dass Zehntausenden von jungen Menschen in Europa über Berlin und die Situation und Haltung seiner Bewohner zwar die äußerlichen Fakten bekannt seien, dass aber eine logische politische Nutzanwendung nicht nur für uns Berliner, sondern auch für sie selbst, den meisten von ihnen, versperrt ist. Durch blinde Übernahme vorproduzierter Meinungen ebenso wie durch allzu großes Misstrauen. Misstrauen, das aus Kenntnislosigkeit, nur um sich auch nicht im geringsten beeinflussen zu lassen, Urteile ableitet, die einfach Lücken aufweisen. So kamen sie aus Europa. Für 10 Tage vor und hinter der Mauer. Hier das Tonbandprotokoll. Stenogramme aus 10 Tagen politischer Lektionen, die selbst erarbeitet wurden. Mitten in unserer Stadt. Zunächst weitere Gespräche am ersten Abend. Krieg wegen Berlin oder nachgeben? Ein belgischer Student. Écoutez, il est très difficile, je crois, de donner une idée très précise de ce qu'un Européen occidental pense. Lüttich hat eben erklärt, dass es selbstverständlich für Westeuropäer nicht so leicht ist, sich in die Berliner Situation zu versetzen, dass sie sich aber sehr gut vorstellen können, wie schwierig unsere Probleme sind. Ihre Hauptsorge allerdings, das gibt er zu, das ist eine rein egoistische, ist die Sorge, dass aus dieser Spaltung und diesem Konflikt wieder ein Weltenbrand, ein Krieg entstehen könnte. Dagegen ein irischer Student aus Dublin. I think that, well, with the Irish character being as it is, a wall such as this, an absolute division between family and family, between brother and brother, would have the effect of rousing among the Irish people. Kann sich eigentlich nicht anders vorstellen, als dass eine Trennung in der Art, wie es hier in Berlin jetzt geschehen ist, dazu führen würde, dass die Iren aufstehen würden, dass die Iren sich erheben würden, einen Aufstand machen würden und dass das zu einem Krieg führen würde. Ein Krieg allerdings, wie er sagt, wenn so etwas hier in Deutschland passieren würde, jetzt für uns alle verhängnisvoll wäre. Wieder dagegen ein Studentenredakteur aus Wien. Ich kann nicht unbedingt einstimmen, wenn die Leute jetzt sagen, die Mauer muss weg. Natürlich muss sie weg. Sie müsste weg. Aber ich habe nur zwei Möglichkeiten heute. Ich habe die Möglichkeit, als vernünftiger, denkender Mensch, entweder zu sagen, die Mauer muss weg, dann sage ich, der Kommunismus muss weg, muss ich dann sagen, Ostdeutschland muss weg, muss ich dann sagen, dann, aber das bedeutet Krieg. Die andere Lösung, ich sehe keine Möglichkeit, die Mauer loszuwerden. Ich sehe nur eine Möglichkeit, in der ich zugleich als Wiener auch eine Verpflichtung sehe, dass Westberlin erhalten bleiben muss. Wir hoffen, dass der Westen festbleibt. Wir hoffen, dass er festbleibt, was Westberlin betrifft. Eine Bestätigung aus Hamburg. Sehr entschieden. Wenn wir Berlin aufgeben, dann zeigt das erneut, dass der Westen seine Ideen und seine Gedankengänge, für die er wörtlich eintritt, doch im Letzten nicht zu verteidigen bereit ist. Und das würde einem Diktator, und das hat bis jetzt immer die Geschichte gezeigt, auch wenn man nicht ohne weiteres Lehren daraus ziehen kann, würde einem Diktator doch sagen, ich kann noch weitergehen. Und dann wäre es nicht mehr weit, dass sich die Leninsche These verwirklicht, eben wer Berlin hat, hat Deutschland und wer Deutschland hat, Europa. Also konkret gesprochen, an den drei unantastbaren Rechten, wie Kennedy es ausgedrückt hat, darf nicht gerüttelt werden. Ohne dass wir nicht alle bereit sein würden, diese Rechte mit Waffengewalt zu verteidigen. Also Notfallskrieg? Ein belgischer Student aus Brüssel, beschwörend beide Hände erhebend. Je crois que c'est possible de le rapprocher, peut-être pas de la situation si tendue qu'elle est pour le moment, mais il me vient à l'esprit. Eine einseitige Lösung ist nach Meinung des Herrn ganz ausgeschlossen und er kann sich durchaus vorstellen, wie das auf die Bevölkerung von Berlin wirkt. Er zieht hier als Beispiel die Konflikte von Elsass-Lothringen, teils unter deutscher, teils unter französischer Herrschaft an. Und er ist durchaus in der Lage zu verstehen, wie uns hier zumute ist. Und er sagt, es kann also nur gelöst werden durch allseitige Vereinbarungen und keinesfalls nur durch eine von einer einzigen Seite angestrebte Zwangslösung. Die Realität auf der einen Seite, die Realität auf der anderen Seite. Und mitten dazwischen die Hoffnung, vielleicht auf eine Utopie. Denn wer erstrebt in dieser Stadt Berlin eine einseitige Zwangslösung? Wer müsste also einer allseitigen Lösung ebenfalls zustimmen? Diese Fragen gaben das Programm für den zweiten Tag. Wir selbst hatten es an diesem zweiten Tag unseren Gästen freigestellt, zu tun und zu lassen, was sie wollten. Der Ostsektor. Die Situation der Menschen auf der anderen Seite der Mauer. Ja, sie gingen alle hinüber. Denn dort, dies fühlten sie wohl doch sehr genau, war die große Unbekannte zu all ihren Überlegungen, Meinungen und Vorschlägen. Wir können hier nur wenige Stimmen wiedergeben, die typischsten Stimmen. Doch diese Stimme eines jungen Mannes aus Aachen stand völlig allein. Ich fühlte mich eigentlich auch nicht viel anders, als wenn ich in einer westdeutschen Großstadt bin, nur dass halt das gesamte Stadtbild etwas anders aussieht. Haben Sie in irgendeiner Weise etwas Besonderes an der Atmosphäre der Stadt bemerkt? Das konnte ich an und für sich nicht, denn es waren sehr wenig Leute unterwegs, fand ich. Sicher, man sah ab und zu mal wieder einen Lastwagen mit Volkspolizisten vorbeifahren, was einem natürlich schon als Fremder etwas auffällt. Die anderen Stimmen. Hier eine junge Römerin. Et la chose plus impressionnante, à mon avis, c'était que tout le monde était fermé dans son propre demeure, dans son propre vie. Il y avait pas de contact. Ich hatte vor allem den Eindruck, dass die Leute sich in ihren eigenen Schmerz verkapseln und gar nicht mehr kontaktfähig sind. Die Mitteilung des Studentenredakteurs aus Wien. Es ist drüben eine sehr, sehr große Verzweiflung. Vor allem eine Verzweiflung über die Mauer vor der Nase. Jemand hat mir wörtlich gesagt, nicht an mich, sondern an den Westen gerichtet, tut doch was für uns, wir wollen doch die Sonne wieder mal sehen. Wir wollen doch ins Ausland, wir wollen nach West-Berlin, wir kommen zurück, wir wollen wohin reisen, wir wollen was sehen, wir sind eingesperrt. Und es ist geradezu bei vielen Menschen eine Panik ausgebrochen, eine geradezu eine Haftpsychose. Und der junge Kommilitone aus Flandern, aus Löwen, seit 6 Jahren hatte er als Student der Philosophie Vorlesungen über Marxismus gehört. Die Theorie. Nun erzählte er zögernd von dem Alltag, den er nur einige Stunden lang miterlebt hatte. Von der Praxis. Ich hatte in meinem Kopf zum Beispiel nach einem Café eine sehr demokratische Gelegenheit, wo die Arbeiter sprechen kommen und so weiter. Es gibt sehr wenige diese Gelegenheit in Ost-Berlin. Ich habe es gefunden. Und ich möchte gern dort mit diesen Arbeitern sprechen, aber das ist nicht möglich. Ich habe es versucht, aber die Leute, sie gucken einmal und sie sind fremd, ganz fremd. Und sie sind ein bisschen vielleicht ängstlich, ich glaube doch. Ja, normal westlicher Tourist, habe ich meine Gedanken gesagt und so weiter, aber es war nicht möglich, eine normale Konversation Unterhaltung zu haben mit den Leuten aus der Straße, wie man sagt. Die Freiheit war für mich ein abstrakter Begriff, aber in Ost-Berlin habe ich gesehen, dass es doch eine große Realität ist. Wenn man die Straßen sieht mit Leuten, die Straßen sind kahl, betrübt, so, es gibt eine Atmosphäre, die nicht menschlich ist für mich. Der nächste Tag, die Mauer. 9 Stunden lang. Vom Norden unserer Stadt, von den zweifachen Betonplattenwänden, der Stacheldrahtverschanzung, dem Laufgraben und dem 50 Meter breiten, kahl gerodeten und plattgewalzten Todesstreifen östlich der S-Bahn-Linie Wilhelmsruh-Schönholz, bis zum Süden, zu dem ärmlichen Balkenkreuz an der Oberbaumbrücke über die Spree, beleuchtet von zuckenden Windlichtern, der Gedenkstätte für 2 Flüchtlinge, die dort in der Nacht durch Wachboote der kommunistischen Volkspolizei zu Tode gehetzt wurden. Wenige Meter nur von dem westlichen Ufer. Hier die erste Begegnung. Der Bericht eines Westberliner Polizisten in Wilhelmsruh. In den frühen Morgenstunden versuchte ein Grenzpolizist aus dem Osten zu flüchten. Er wurde angeschossen. Wir wissen nicht genau, ob er vor Erreichen des Zauns angeschossen wurde oder erst, als er bereits im Zaun hing. Er kam jedenfalls nicht weiter, hing verletzt im Stacheldrahtzaun und wurde dann unter Feuerschutz mehrerer anderer Volkspolizisten von der Volkspolizei wieder aus dem Zaun herausgezogen und offensichtlich verletzt, denn er soll geschrien haben, und wurde dann mittels Feuerwehr des Ostens abtransportiert. Ich war dabei und ich habe gesehen, wie sie diesen schwerverletzten Mann, er muss an der Brust schwerverletzt gewesen sein, man hat ihn weggetragen, man hat ihn wie ein Stück Vieh über die Schienen geschliffen und hat dann einen MLKW dort angefordert und versuchte, ihn auf eine Bar zu legen. Er stöhnte und schrie wieder, vor Schmerz anscheinend. Und aus diesem Grunde hat man dann letzten Endes doch die Feuerwehr alarmiert und sie kam ungefähr nach 15 Minuten und dann ist er abtransportiert worden. Ein neues Mauerschicksal. Und dazu der Anblick. Trostlos, öde. Eine Kriegslandschaft mitten in der Stadt. Wir fragten einen dänischen Studenten. Ich wüsste gern von Ihnen, was ist Ihr erster Eindruck, wenn Sie nun diese Grenze gesehen haben? Well, my first impression was that exactly so I had imagined the walls around a concentration camp. Sein erster Eindruck war der, genauso wie diese Grenze aussieht, hat er sich die Zäune an den Konzentrationslagern vorgestellt. Dann, knapp 20 Minuten später und nur wenige hundert Meter weiter, die zweite Begegnung. Gänzlich anders, aber typisch berlinisch in ihrer Art. Hinter der S-Bahn-Überführung Schönholz war ein kommunistischer Lautsprecherwagen aufgefahren. Und dies war die Antwort. Ein Hubkonzert. Gellend, dass man sich fast die Ohren zuhalten musste. Was unsere erschrockenen Gäste zunächst auch wirklich taten. Dann begriffen sie und unterhielten sich mit den Berlinern. Sie sind allmählich an diese Höllenkonzerte hier gewöhnt, nicht? Ja, ich wohne hier in der Nähe, ja. Und ich arrangiere viel hier, wie man gemerkt hat, dass ich die Autos ranhole, ja. Ach, Sie holen die Autos ran, wenn Sie sehen, dass irgendein Lautsprecherwagen kommt? Ja, wenn ich nun Geld hätte, ich würde mir einen Boschhorn kaufen, ja. Und dann hier brauchen wir keine aus, die Betteleien nicht, sonst würden wir das machen. Haben Sie schon gesehen, dass die dann drüben mit Tränengas werfen oder ja, so? Furchtbar. Wir haben schon viel Tränengas geschockt. Mein kleiner Junge, der mit der Tute da, ja? Ja. Auch meine Frau. Ja, ich sehe schon, Ihr Junge ist mit so einer kleinen Kindertute ausgerüstet. Mein Enkel, ja. Er hat die so immer bei sich, ja? Hat er extra gekauft, um hier, wenn Nachrichten kommen, tutet der. Und ich weiß noch mehrere, nicht wahr? Was man früher gesagt hat, die Halbstreiken. Ja. Also, Hut ab von denen, nicht. Wie ist denn das nun? Nachts wird doch hier die Grenze mit Scheinwerfern angestrahlt. Wenn Sie hier wohnen, dann muss Sie doch das auch furchtbar belästigen, nicht? Naja, wir wohnen nur noch daraus. Ja, aber wir hören manchmal nachts, haben sie auch wieder mit Tränengas geschmissen, ja? Ja. Da haben die Spielerkinder, waren sie besoffen, die Phobos drüben, da schmeißen mit Tränengas, ja? Also alles willkürlich. Ja, ich wohne hier in Nummer Nordbahnstraße. Das sind ungefähr 20 Meter von der Grenze entfernt. Jede Nacht haben wir weiter nichts wie nur die Scheinwerfer an unseren Fenstern, unsere Betten. Wir müssen unsere Fenster so verhängen, nicht wahr, dass wir bloß ein bisschen Nachtruhe haben. Nicht bloß Scheinwerfer, sondern auch mit Leuchtkugeln bearbeiten sie uns. Die gehen bis rüber nach unseren Fenstern. Und wenn wir mal runter gucken, dann kriegen wir der Tränengas so vor der Nase geworfen, dass wir nicht mehr wissen, wo wir hin sollen. So ist das hier. Gespräche mit Kindern. Kindern, für die Mauer schon Alltag geworden ist. Der Student aus Aachen. Sag mal, kannst du mir was erzählen, wie die Mauer? Erst waren nur Stacheldrahtzäune, so. Und dann haben sie sich noch nicht mit den Stacheldrahtzäunen nicht so früh gegeben. Da haben sie die Mauer dann hier. Und wenn sie mal ein bisschen neugierig sind, dann machen sie die Klapptür da auf. Dann kicken sie nach, was im Westen los ist. Ah. Ja, und abends ist es dann schrecklich. Da schmeißen sie mal hier Tränengasbomben und so. Da knallt es. Dann haben sie immer hier die Leute, die fluchen immer, verflixte Kerle und so weiter, alle. Schmeißen sie immer, Tränengasbomben schmeißen sie, fluchen sie immer die rüber. Aber manche, die sind noch vernünftig, ja, die kriegen immer Zigaretten durchgesteckt oder Schokolade oder so. Kriegen sie immer rüber. Und die nehmen dann das auch? Ja, die nehmen dann die Packung weg, die machen die Packung. Die nehmen, sei stille, Rainer. Die machen die Zigaretten raus, weil sie sonst angekriegt werden und so. Und können sie so hauen, aber eine Packung dürfen sie nicht sehen. Ja, sag mal, sprecht ihr mit den Fopos? Ja. Ja, und die auch sind mit euch? Sind wir vernünftig, ja. Ja, was sprecht ihr dann so mit denen? Ein paar Witze von Ulbricht. Ach, weiß der muss ein bisschen originell sein, ja, aber da kommt Olle Ulbricht in den Himmel hin und da klopft er bei Petrus an die Tür und da sagt er, was möchtest du, fragt Petrus, und da sagt Ulbricht, ich möchte in den Himmel, da sagt er, nee, jemand eine Hölle. Und nach 3 Tagen klopfen dann 3 Teufel an Petrus Tür und der fragt ihn, was möchtet ihr? sagen sie, wir sind die ersten Zonenflüchtlinge. Da haben wir so ausgelacht, dann ärgern sich ja immer, aber das sollte man ja nicht machen. Warum denn? Das sind ja alle nur Deutsche, dass sie nun da drüben an der Grenze stehen müssen, dafür können sie ja nicht. Das ist doch irgendwas Werk. Und zwei Straßenecken weiter. Wo wohnst du denn? Hier nebenan. Du sagst, du hast Verwandte drüben, deine Familie wohnt schon lange hier in der Gegend? Ja, für meine Mutti. Ja, wir wohnen fünf oder sechs Jahre hier ungefähr. Mhm. Und die Verwandten, wer ist denn das alles? Meine Oma, von meiner Mutti, also ihre Mutti, die wohnt drüben. Dann wohnt mein Papa, die Eltern wohnen drüben. Meine Cousinen wohnen alle drüben. Mein Papas Bruder wohnt drüben. Meine Muttis Schwester wohnt drüben. Meine Muttis Cousine, also alles. Also die ganze Verwandtschaft hier im Westen habt ihr niemanden sonst? Nein, also nur Bekannte. Habt ihr denn auch persönliche Freunde drüben gehabt? Schulfreunde oder Freundinnen? Ja, von hier, von der Straße. Auf der anderen Seite? Ja. Da hat das Leben sich sehr verändert hier für euch oder ist euer Alltag so, wie er bisher immer gewesen ist? Langweilig, ja. So hatten wir noch Rollschuhe gefahren, jetzt ist es langweilig hier. So können wir rüber spazieren gehen, Bekannte besuchen, aber jetzt? Ist langweilig. Hier können wir fast ja nicht in die Straße gehen, weil meistens Gasbomben sind. Müssen wir immer vor der Tür bleiben. Meistens Gasbomben, sagst du? Passiert das oft? Ja, da, meistens da unten und da oben. Hier ja nicht so. Und dann, also bei uns geht das immer an eine Wohnung ran. Was? Die Gasbomben, da trinken, müssen wir immer Staub so anmachen. Mhm. Und die Musik dringt jetzt auch in die Wohnung ein, nicht? Mein Bruder, der schläft meistens nie. Schläfst du auch schlecht? Naja, wegen die Musik immer, ich schlaf selten. Tja, Tag und Nacht dröhnt es in den Wohnungen direkt an der Mauer. Zwei junge Leute irgendwo an einer Hauswand. Der eine hat die rechte Hand verbunden. Um die beiden herum einige Passanten, deren Blicke im Gespräch immer wieder nach gegenüber wandern, hinauf zu den Dächern der Häuser mit den zugemauerten Fensterhöhlen. Der Häuser, die schon zum Ostsektor gehören. Bernauer Straße. Sie sind gerade heute früh über die Mauer gekommen? Ja, um 8:45 war es. Würden Sie mir mal erzählen, wie Sie das gemacht haben? Ja, also wir sind in der Ackerstraße, wir hochgegangen zum Boden. Dort hatte mein Kumpel die Schlüssel dazu. Sind wir oben auf Dach rauf, über das nächste Dach rüber, dann runter nach dem zweiten Stock von der Bernauer Straße mit dem Seil runter. Dort haben wir dann eine Weile gewartet und Passanten zugewunken. Und die haben dann die Feuerwehr geholt und wir sind mit Sprungtuch glücklich gelandet. Keine Knochenbrüche, nichts. Wir können froh sein. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 17 Jahre alt. Und wie alt sind Sie? Ich bin auch 17 Jahre alt. Haben Sie noch Eltern in Ost-Berlin? Ja, Vater und Mutter. Und wie werden Sie Ihren Eltern das, wollen Sie von hier schreiben? Na doch, ich werde meiner Mutter Nachricht geben, dass ich heute rübergekommen bin und wird ja merken, dass ich dann drüben bin hier. Zwei Halbstarke, würden wir Berliner sagen. Zwei Großstadtjungen, etwas rüde, etwas lässig. Doch kann dies verdecken, welch einen Entschluss es auch für Menschen solcher Art bedeuten muss, plötzlich eines Morgens nicht mehr zur Arbeit zu gehen, sondern sich vom Dach eines Mietshauses in ein nur wenige Meter großes Sprungtuch fallen zu lassen. Die Angst vor diesem Sprung stand auch jetzt noch in ihren Gesichtern geschrieben, trotz der scheinbaren Überlegenheit ihrer Worte. Und als wir den Studenten aus Bern, der bei diesem gesamten Gespräch geschwiegen und nur immer wieder die beiden Gesichter betrachtet hatte, fragten, was er zu diesem Vorfall denke, meinte er sehr nachdenklich. Ja, mir schien, Sie waren nicht sehr interessiert, weder an der einen noch an der anderen Partei. Es passte Ihnen nun einfach mal nicht mehr drüben und so versuchten Sie mal hierher zu kommen. Vielleicht haben Sie gar nicht ermessen, was es bedeutet, dass Sie jetzt hier sind. Und umgekehrt besteht die Möglichkeit, dass Sie so ruppig, so schlaksig taten, einfach weil sie den Eindruck noch nicht richtig überwanden, weil es noch nicht verarbeitet ist in Ihrem Innern. Menschen an der Mauer. Alltag. Und wieder einige Straßenzüge weiter auf Stühlen, auf mitgebrachten Leitern mit Ferngläsern, winkende. Der andere Alltag. Ein Gespräch des flämischen Studenten mit zwei Frauen, die zufällig nebeneinander standen. Die dürfen eigentlich nicht winken, die Leute. Sie werden oft verjagt. Aber heute nur. Lassen Sie sie wohl mal ein bisschen stehen und winken. Bitte. Oftmals werden sie weggejagt, wie wir auch, nicht mit Rauchbomben. Aber nur heute, vielleicht haben sie heute mal ein bisschen Einsehen mit uns. Die Angehörigen ein bisschen, wenigstens vom Weiten zu sehen und auch mal ein bisschen zuzuwinken. Können die Leute sich drüben nicht organisieren, um etwas zu machen zum Beispiel? Ich glaube kaum, dass die Leute sich drüben organisieren können, um gegen diesen Machthaber sich auflehnen. Denn sie haben ja gesehen, was damals gewesen ist, nicht wahr? Dass sie dann mit Panzer kommen und die Leute unterdrücken und totschießen. Vorher dessen dürfen die Leute sich ja nicht auflehnen. Es würde ja wieder so viel Blut kosten und sie würden sie ja doch unterdrücken. Denn dazu sind sie ja zu stark. Das ist alles maßlos traurig. Glauben Sie, dass es viele Kommunisten gibt drüben? Gibt es viele? Das glaube ich gar nicht mal, dass es allzu viele Kommunisten gibt. Denn das sind doch nur, wenn wir sagen, diejenigen, die dermaßen organisiert sind und davon einen großen Vorteil haben. Die anderen Leute, die lassen sich nur alle unterdrücken, weil sie ja nichts gegen tun können. Ja. Aber wenn wir, weil sie machtlos sind. Wenn wir zum Beispiel in Belgien am Fernsehen die Stalinallee sehen mit einer Parade, dann gibt es viele Leute und die Leute jubeln und so weiter. Sind das alles Kommunisten oder? Nö, das glaube ich nicht. Die Leute, die sind hinbestellt, nicht wahr? Die müssen von den Betrieben aus hingehen, sie müssen jubeln. Nicht wahr? Sie müssen, naja, wenn man sagen, sie müssen winken oder wie oder was, sie werden da hinbestellt. Wenn wir mal sagen, genau so wie haben früher die Leute bei Hitler gemusst, von der Schule aus und von den Betrieben, nicht wahr? Die mussten auch hingehen und mussten sich hinstellen und Parade. Genau so ist es jetzt da drüben. Die müssen auch. Dann kriegen sie kein Geld oder sie werden dann verpfiffen von den Nächsten. Einer hat doch Angst vor den anderen. Wenn ich hier kam in West-Berlin, in Ost-Berlin, dass viele Fopos sehr jung sind. Sehr jung. Ja, 17 vielleicht. Ja. Sind sie erzogen dafür oder gibt es eine... Sie werden, wie soll ich sagen? Wissen Sie, die werden im Betrieb derart bearbeitet, ja? Und das ist alles freiwilliger Zwang. Ich meine, das muss man sehen und hören. Das können sich die Leute in Bayern gar nicht denken. Die sagen Berlin ja und so. Aber wenn man selbst so ist, ja, dann... Aber dafür sind wir aus Belgien nach hier gekommen, nicht? Ja, wollen Sie das auch, ja? Erleben zu können, nicht? Ja, aber trotzdem, ich glaube, so kann das keiner mitfühlen, wenn er seine Verwandten drüben natürlich, hat und seine Angehörigen und möchte, ist nur auseinandergerissen, nicht wahr? Man hat sich gerne gegenseitig, man kann nicht zu ihnen. Und sehen Sie mal, meine Großmutter, die wird 80 Jahre im Mai, die hat ihre Tochter in Oranienburg. Sie wird sie wahrscheinlich nie mehr wiedersehen. Denken Sie, was die Frau innerlich, wie die zusammenbricht? Wenn ich jedes Mal, wenn ich die sehe, ist es schon wieder mehr, wenn man sagen, in sich zusammengesunken. Sie begreift die Welt nicht mehr mit 80. Nicht wahr? Dass sie zu ihrer eigenen Tochter nicht mehr darf und die eigene Tochter nicht mehr zu ihr. Es ist nicht möglich, solches auseinanderzusetzen für eine Großmutter. Sehen Sie mal, die Frau mit 80, wie lange hat sie noch zu leben? Eines Tages schließt sie die Augen, ohne ihre Tochter wiederzusehen, nicht wahr? Ja. Es ist doch schließlich maßlos traurig, ist doch das. Das kann doch keiner mitfühlen, als wenn er das selbst erlebt täglich, nicht wahr, und sieht. Alltagsgespräche an der Mauer. Gespräche, die immer weitergehen, gleichgültig, mit wem man spricht. Sie stehen hier und ich sehe Ihnen an, Sie haben wenig Freude an dem, was sich da drüben tut. Ja, sehr wenig. Das war früher meine Heimat, dieses Haus hier. Ich habe hier alles aufgegeben. Wir haben 26 Jahre hier gewohnt und meine ganzen Angehörigen wohnen heute noch hier in diesem Haus da drüben und wir dürfen uns nicht mehr sprechen. Und das tut so bitter weh. Und wieder eine Straßenecke weiter. Ja, unser Nachbar ist, ihre Mutter ist gestorben. Ja, die Frau, die kann noch nicht mal so Beerdigung. Das ist das Traurigste, was er auch jedem tut. Jetzt hat sie überall antelefoniert, dahin nach der Polizei. Jetzt am Montag hat sie wirklich die Genehmigung gekriegt, dass sie zur Beerdigung kann. Weil die Mutter, die ist schon 8 Tage tot, die ist halt, oder 14 Tage, die liegt doch jetzt schon unter der Erde. Jetzt haben sie die Frau erst die Genehmigung gegeben. Sie, die Kommunisten. Die gleichen Kommunisten, die auf Menschen, denen keine Genehmigung zum Besuch oder zum Verlassen des Ostsektors gegeben wurde, schießen. Zum Beweis: das Kreuz an der Oberbaumbrücke, die Kränze und Blumen niedergelegt von Menschen, die dort wohnen und so Zeugen waren, ohne helfen zu können. Und auch hier junge Leute, junge Menschen, die sich kaum kennen. Wir gehören hier zu der Gruppe, die hier sich verpflichtet hatte, eben freiwillig hier die Gedenkstätte eben zu bewachen und eben auch dafür zu sorgen, dass eben das Licht hier abends angemacht wird, ja, sodass es dann von drüben aus zu sehen ist. Was ist das für eine Gruppe? Haben Sie sich freiwillig zusammengefunden? Alles freiwillig, also wir kennen uns einander fast gar nicht. Ja, also wir haben uns hier erst etwas näher kennengelernt. Und nicht, dass irgendwelche Organisation dahinter steckt, ja. Es sind nur diese Leute, die die Nacht hier waren, ja. Und die hatten sich dann nun eben zusammengeschlossen und hatten nun gesagt, nicht, also wir werden hier ein Kreuz errichten und werden dafür sorgen, dass hier eben eine Gedenkstätte errichtet wird. Ja, da war einer darunter, der hatte dann die Anregung gegeben, nicht, dass da Geld gesammelt werden sollte für einen Kranz. Dadurch kam dann die ganze Sache ins Rollen. Da wurde ein Schild gemalt, da stand drauf, dass am Sonnabend eben die Kranzniederlegung ist, ja, und da hatten wir dann runtergeschrieben, nicht, kommt alle und bringt Blumen mit. Ja, es war nun der Leitspruch dazu gewesen, ja, und es waren auch sehr viele dann hier gewesen, die sich daran beteiligt hatten. Wie viel sind Sie denn? Wir sind ungefähr 16 junge Leute hier aus Kreuzberg. Ein Tag, an dessen Ende unsere Gäste noch stiller geworden waren. Erst spät am Abend war es, als der flämische Student plötzlich nach langem Zögern dieses fragte. Wie ist das möglich? Ich könnte mir nicht eindenken, dass solche Sache in Belgien möglich wäre. Bei uns ist solches überhaupt unmöglich, dass die Leute gleich Schafe sich manövrieren lassen und nichts machen, um was euch das Teuerste ist, aufs Neue zusammenzubringen. Bei uns, dann sollten wir, selbstverständlich, ohne weiter nachzudenken, dann sollten wir auf die Mauer hinlaufen, dann sollten wir dynamitieren und sabotieren und ich weiß nicht, Schuss und alles tun, was möglich ist. Wir könnten sterben dafür. Da war sie wieder, die Frage vom ersten Abend. Krieg wegen Berlin oder nachgeben? Hätten die Berliner und hätten die westlichen Alliierten am 13. August zuschlagen und die Mauer noch während sie errichtet wurde, sofort wieder niederreißen sollen. Meine persönliche Meinung hierzu. Man hätte, glaube ich, im richtigen Moment doch zuschlagen dürfen. Nicht allzu massiv, dass es nicht gerade eine Weltkrise gibt, aber man kann das ja nie voraussehen. Aber man hätte vielleicht doch zuschlagen müssen, aber das ist ganz rein persönlich. Hätten wir nicht Sorge, dass dann tatsächlich sofort ein Weltkrieg begonnen hätte? Ja. Ja? Vielleicht hätte es sich gelohnt. Ah ja. Sie sind Österreicher. Wie stehen Sie dazu? Man hätte nicht zuschlagen sollen und man hätte nicht zuschlagen dürfen. Es steht nicht einmal nur zur Diskussion die Frage, ob es dann ein Weltkrieg entstanden wäre oder nicht. Es wäre im allerglimpflichsten Fall, der denkbar wäre, West-Berlin für den Westen verloren gegangen und Ost-Berlin hätte nicht gewonnen. Zumindest wäre diese Gefahr größer gewesen, als die Chance dabei, was Positives zu erreichen. Bin ich eben nicht überzeugt. Ich habe im Gegenteil den Eindruck, dass wenn der Westen sofort entschlossen vorgegangen wäre, der Osten Rückzug geblasen hätte. Ich glaube, man hat da Dokumente, sie haben da ja, man müsste, glaube ich, irgendetwas erwähnen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt bewiesen ist mittlerweile. Ich habe ein Interview gemacht mit einem Volkspolizisten, mit der vor 2 Wochen oder was weiß ich, geflohen ist. Und ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, wie war eigentlich die Situation am 13. August? Sie haben ihre Maschinenpistole gehabt, Sie haben Munition gehabt. Sind Sie mit geladenem Gewehr da auf und ab marschiert? Da sagt er, nein, wir hatten unsere Munition in verplombten Packungen. Also unsere Gewehre waren nicht geladen. Er hat sich weiter natürlich keine Gedanken darüber gemacht, aber der Schluss ist eigentlich naheliegend, dass man in Ost-Berlin wahrscheinlich doch damit gerechnet hat, dass vielleicht nicht die West-Berliner, aber doch die Alliierten ziemlich massiv zurückschlagen würden. Und um nicht schwerwiegende Zwischenfälle zu provozieren, hat man den Leuten nicht erlaubt, ihre Gewehre zu laden. Ich meine, der Schluss ist doch eigentlich naheliegend. Möchte ich nur eine kleine Anmerkung machen. Es ist etwas sehr Komisches hier in West-Berlin passiert, nämlich als diese berühmte Forderung kam, 100 Meter vom Leibe, sonst knallt's, marschierten ja die amerikanischen Panzer an und die englischen und französischen Panzer an die Sektorengrenze. Wiederum ein paar Tage später aber las man in einer Zeitung eine kleine Meldung, in der drin stand, dass man zurzeit überlege, ob man den Truppen nun wirklich scharfe Munition mitgäbe. Das heißt, diese Panzer waren auch nur Papppanzer, wenn Sie wollen. Gott sei Dank waren sie nur Papppanzer. Man kann die Bomben von Patronentaschen sehr schnell entfernen. Man kann wahrscheinlich ebenso schnell die Bomben von gelagerten Atombomben entfernen. Schießen kann man überhaupt schnell. Aber ich glaube, man kann es nicht nur von diesem Standpunkt aus betrachten. Man darf einen Krieg heute, und das wäre Krieg gewesen, und man darf heute die Frage, Krieg oder Nicht-Krieg, nicht mehr vom Standpunkt aus betrachten, werde ich gewinnen oder nicht. Gespräche von jungen Ausländern in Berlin. Nach nur 2,5 Tagen brannten ihnen unsere Probleme also selber auf den Nägeln. Noch bei ihrer Ankunft hatten so manche die Berliner als zu kriegerisch hingestellt. Nun bezeichneten sie diese gleichen Berliner, zitieren wir ruhig noch einmal die Äußerung des flämischen Studenten, als Schafe, die sich zu viel gefallen ließen. Von einem Extrem ins andere also. Ein anderer Tag. Begegnungen mit Flüchtlingen. Ja. Mit Frauen und Kindern, mit Arbeitern und Studenten, mit Menschen, die sich in nichts von ihnen den Gästen unterschieden, bis auf eins, dass sie ihre Heimat, ihre Wohnung, all ihren Besitz hatten aufgeben müssen. Gekommen über die nächtliche Mauer, durch den Stacheldraht, über Flüsse und Kanäle. Die Gründe? Hier waren 4 Kinder der Grund. Ja, ich bin mit 4 Kindern, die Kinder sind zwischen 5 und 10 Jahre eben, und bin mit denen eben durch den Stacheldraht gegangen. Verzeihung, 4 Kinder haben Sie? Ja, ich habe 4 Kinder. Oh, she has 4 children. Ja, aber das ist also einmal ein großer Entschluss und zum anderen ein großes Risiko, glaube ich. Ja, also ich habe eben alles auf eine Karte gesetzt. Entweder wir kommen durch oder es geht eben schief. Ich stehe dafür, dass die Kinder eben was lernen und nicht nur in dem Sinne von drüben eben erzogen werden. Flüchtlinge des ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaates. Ein Junge von knapp 12,5 Jahren. Ich habe noch einen Bruder und der ist schon davor getürmt. Und zwar nicht vor dem 13., sondern vor uns, eben nach dem 13. schon. Und da wir so ziemlich sicher waren, dass ihm der Fluchtweg gelangt bei ihm, haben wir gesagt, müssen wir ja auch hinterher. Die haben es zweimalig versucht, es gelangt nicht. Standen eben überall Gestalten rum, nicht? Verdächtig jedenfalls. Man fühlte sich eben sehr beobachtet. Hm. Aber dann habt ihr es doch gewagt. Ja, mein Vater wollte erst nicht mehr. Ich gesagt, Papa, wir müssen jetzt. Du hast das gesagt? Ja, ich habe ihm gesagt. Papa, wir müssen jetzt, wir haben es zweimal versucht. Wir werden jetzt hier so langsam hinterhergejagt. Peter ist weg, wir können wegen Peter Ärger bekommen. Also wir müssen selber. Ja, der wollte es erst aufgeben. Ich sagte, Papa, wir müssen, wenn es uns zweimal nicht gelungen ist, muss es beim dritten Mal gelingen. Und so war es bei meinem Bruder genauso. Eine Pressekonferenz, die Schlussgespräche. Thema: Mit welchen Gedanken, mit welchen politischen und menschlichen Erfahrungen gingen unsere jungen Gäste zurück nach Europa? Die Bilanz des schwedischen Studenten aus Lund zum Propagandakrieg. And the point I want to make then is that we here coming from various countries. Der Punkt, auf den ich hinweisen will, ist der: Wir, die wir aus verschiedenen Ländern kommen, sind hier inmitten des heißesten Propagandakrieges der Welt jetzt im Augenblick. In unseren Ländern gibt es viele Leute, die glauben, dass Ost und West gleichermaßen schlecht sind. Ich kam hierher und war auch von solchen Ideen beeinflusst. Aber nachdem ich 10 Tage hier bin, muss ich sagen, dass ich gelernt habe, wenn man 10% der Propaganda glaubt, dann glaubt man bereits 10% zu viel. Und diese Tatsache hat mich beunruhigt, hat mir einen schlimmen Gedanken eingegeben, weil in den verschiedenen Ländern des Westens, in den verschiedenen neutralen Ländern, viele Leute von kommunistischer Propaganda beeinflusst werden, ohne es zu wissen. Einfach, indem sie die Vokabeln der kommunistischen Propaganda benutzen, die Worte, die durch die kommunistische Propaganda prostituiert worden sind. Und wer von uns ist ganz frei davon? Ein Erlebnis des flämischen Studenten, der noch bei seiner Ankunft gefordert hatte, man müsse dem Kommunismus Zeit lassen. Ich hatte zum Beispiel eine Unterhaltung mit einem Fopo, wenn ich die letzte Mal über die Grenze kam. Und ich hatte ein Buch gekauft über Lenin und Leninismus. Und er sagte mir, das erstaunt mir, was machen Sie damit? Und ich antwortete, ich habe schon 5 Jahre Leninismus studiert. Und wenn Sie Leninismus so gut kennen, sagte er, dann müssen Sie doch Leninist sein, nicht? Und ich habe darauf geantwortet, ja, vielleicht kennen wir Leninismus besser und darum sind wir keine Leninisten. Die Ausländer. Der Student aus Wien. Von Westen her gesehen ist die Mauer dasselbe wie ein Zuchthaus von außen. Aber wenn man reingeht in das Zuchthaus, dann ist das ganz was anderes. Wenn man das Zuchthaus von außen sieht, steht man doch in frischer Luft. Aber wenn man drinnen ist, dann atmet man die Gefängnisluft. Nur ist es kein gewöhnliches Zuchthaus. Es ist kein Zuchthaus, in dem Verbrecher sitzen oder auch nur gebrochene Menschen, denn sie sind nicht gebrochen. Es ist ein Zuchthaus, so wie ich mir ein Zuchthaus in der Nazizeit vorstelle. Ein Zuchthaus mit Menschen, die man ihrer Handlungsmöglichkeiten beraubt hat und die aber was wollen. Äußerungen von jungen Ausländern über das Leben im kommunistischen Ostsektor nach einem Berlin-Besuch von nur 10 Tagen. Die Konsequenzen? Glauben Sie immer noch, dass die Situation in Berlin Sie im Grunde nichts anginge, sondern ausschließlich Angelegenheit der Berliner sei? Der Schweizer Student aus Bern. Ich möchte nicht sagen, der Verlust der Freiheit in Berlin wäre der Verlust der Freiheit der Welt. Aber ich möchte sagen, die Gefahr ist mit oder ohne Berlin in der ganzen Welt gleich groß. Und wenn wir in der Schweiz uns mit dem Berlin-Problem auseinandersetzen, so setzen wir uns gleichzeitig auch mit Problemen in Tibet, in Finnland, in China auseinander. Das heißt, wir sind dem Kommunismus in allen seinen Formen und allen seinen Erscheinungen gegenüber wachsam. Und das muss man auch in Berlin. Der junge Norweger aus Oslo. This situation is really not an internal Berlin question. Die Situation ist tatsächlich keine interne Berliner Angelegenheit. Ich aber glaube, dass die Situation in Berlin mindestens genauso wichtig ist wie die Ereignisse in Kongo, in Kuba und so weiter, Ereignisse, die jeden Tag in großen, dicken, schwarzen Überschriften in Zeitungen erscheinen. Die Berlin-Situation ist, alles zusammengenommen, mit den Fragen der deutschen Wiedervereinigung eine der schwierigsten Fragen der Weltpolitik. Und es würde dumm sein, die Augen zu schließen gegen das, was wirklich in der Welt passiert. Auch wenn Leute sagen, nun ja, das ist sehr weit weg oder wir werden uns schon an diese Episoden gewöhnen. Die Studentin in Rom. Ich glaube keineswegs, dass das nur eine Frage ist, die ausschließlich die Berliner angeht. Vielleicht die unmittelbaren Folgen, die sich aus dieser Lage ergeben, die betreffen natürlich die Berliner direkt. Aber ich glaube doch, dass das ein Problem ist, das die ganze freie Welt angeht. Ich glaube, wenn nur ein ganz kleiner Teil der Welt unfrei ist, dann leidet die ganze übrige freie Welt, so wie wir auch gelitten haben, als es um die Freiheit Ungarns oder Polens oder anderer Länder ging. Ich glaube, ich werde sehr viel reden, wenn ich zurückgekommen bin, und ich glaube auch, es wird eine Menge Leute geben, die mir zuhören, und dadurch werde ich sie sozusagen näher an Berlin heranbringen, Nachbarn von Berlin aus ihnen machen. Berlin verteidigen, europäische Jugend an der Mauer, war das Thema der Archive heute. Sie hörten ein Feature, gesendet im RIAS Jugendfunk im Jahr 1961. Autor war Alfred Bernd. Ich hoffe, es hat gefallen.